Ja, ich muss euch natürlich auch ganz herzlich und bedanken für die Einladung. Und zwar tatsächlich, meint ihr, das geht so ohne Mikro oder soll ich lieber mit dem Mikro? Was? Die ohne. Wunderbar. Ja, zum Thema, Theorie, zum Verhältnis von Theorie und Praxis zu differenzieren. Und leider ist immer ein, dass in einer großen Vorstellung, ich komme ja aus Hamburg und bin dort assoziiert in der Hamburger Studienbibliothek. So, Zettel, was wir sind, liegt da auch draußen auf dem schönen Stein. Und wer mal in Hamburg ist, kann da gerne mal vorbeikommen und in die Bücher mitnehmen. Leute, die von außerhalb kommen, sind immer ganz begeistert. Wir sind wieder Hamburger. Der Ziel ist einerseits, um Werbung zu machen und andererseits aber auch eine kleine Anekdote. Wir sind vor ein paar Jahren umgezogen in diesem Büchereiprojekt und in einer kleinen Straße in Altona. Und nachdem wir uns in der Zeit haben, gesehen, dass wir 5 Häuser weiter die Älteren kennen das vielleicht noch, der Vorzeigeverlag der Anti-Imperialisten der 80er Jahre ansässig ist. Und dieser Verlag heißt Theorie- und Praxisverlag. Da sind so die Sichtweisen Schriften des Karl Keller, die Psychologie des arabischen Volkes erschienen. Und dieser Verlagsname ist halt meine erste Assoziation zum Thema von Theorie und Praxis. Es ist ja nicht so, wie gerne gesagt, gerne die Vorstellung, Linke sind einfach nur die Linken, so versiegen, die Ingenieure, so, seien einfach nur theoriefeindlich. So ist es ja nicht. Es geht eigentlich eher, ist das Zauberwort genau das, was dieser Verlagsname ankündigt, nämlich die Praxis, die Einheit von Theorie und Praxis, als das, was herzustellen ist. So, und das ist genau diese Vorstellung, dass es darauf ankomme, eine Einheit von Theorie und Praxis herzustellen, das ist so ein bisschen das, was ich hier kritisieren möchte. Und zwar mit den darin stehenden Vorstellungen, sowohl was Theorie sei, als auch was Praxis sei, wie da die hierarchischen Verhältnisse sind. Wenn es darum geht, Praktizismus, Praxisfetischismus, diese Zaubervorstellung der Einheit in Theorie und Praxis zu kritisieren, dann nicht, weil es jetzt darum geht, dass alle Dinge in den Schoß legen sollen und sie so, keine Ahnung, an die Lehrer fragen, fertig bei den nächsten Dingen. Also das, was in der berühmten Invektive Theorie-Flicksal anstimmt, so will sie ja gar nichts machen. Es gibt, und wer würde das bestreiten, unglaublich viele schöne, wahre, richtige Dinge, die man praktisch tun kann. Man kann alte Menschen über die Straße helfen oder man kann verletzte Tiere pflegen, man kann Brot für die Welt spenden, man kann auch ein Talent von Kuchen backen, für andere oder für sich selber. Also alle möglichen praktischen Dinge, wo man sagen würde, das geht nicht. Das sind aber alles nicht Dinge, die man darauf kommentieren kann. Gerade nicht die Praxis der Kritikerin, des Kritikers, also die oder der ist das Ganze der gesellschaftlichen Verhältnisse. Gemeint ist mit der Kritik am Praxisfetischismus immer das, was sich eigentlich die linke Geschichte spätestens seit der neuen Linken zieht. Die Beschwörung von allerlei unglaublich vielen praktischen Möglichkeiten, die es nur noch zu ergreifen gibt, die Inszenierung einer Geschäftigkeit, das ständige Was-Tun, wie ja auch der linke Bestseller beschrieben ist, dieses ständige Rumbrüllen in der Kampagne, da irgendwie dies veranstalten, jenes, eigentlich nie zur Ruhe kommen, weil es stimmt ja auch immer ganz schrecklich, wie Umwelt in der Welt ist und man gegen das alles aufstehen muss. Nur dass dieses Rumgerüde eben eins ist. was Reflexion auf das, was man da eigentlich, wie sinnhaft das dann ist, wie sehr es dann wirklich was an den Grundrechten in der Welt ändert, auch um gerade die Selbstreflexion, was man da als Praktiker darstellt, beiseite schiebt. Das heißt, die in einem berühmten anonymen Wort, dann Praktizismus, ein Gerüde, das sich von der Macht der anderen und der eigenen Ohnmacht nun machen lässt. Und damit eben das Unheil, was eigentlich bekämpft werden soll, vielmehr verlängert und befördert. Machen wir mal zwei Beispiele, sozusagen zu zeigen, was meine war früher in einem Jugendverband mit dem absurden Namen Jungdemokratin und Junge Linke aktiv. Und in den 90ern, und wir haben da den marxistischen und antinationalen Flügel gebildet. Das machte Sinn, weil die Staatskredite gekriegt haben. Und es gab einen anderen Flügel, das war sozusagen der radikal-demokratische Flügel. Und das Verhältnis zwischen diesen Flügeln war so, dass dieser radikal-demokratische Flügel immer so sagte, naja, das, was ihr macht, nämlich die Verhältnisse kritisieren, Theorie betreiben, das tun wir ja auch, aber dazu machen wir auch noch Sachen besser. Das ist sozusagen das Surplus, was wir haben. Und ein Beispiel dafür, ein beliebtes Beispiel, was Sie zusätzlich noch tun, zusätzlich zu dem ganzen Gerede und Nachgedenken und so weiter zu kritisieren, war Existenzgeld fordern. Damals war man beim Stand von, so hießen dann die Anträge, 1699 D-Mark für alle. So, das ist ja auch alles ganz toll. Und niemand von uns hätte sich damals gewehrt, wenn es das Geld gegeben hätte. Die Frage, die ja nur gestellt ist, bei diesen 1699 D-Mark für alle, die erste Frage ist, und wenn nicht, was dann? Die zweite Frage ist, warum eigentlich 1699 D-Mark, warum nicht 2000, 3000, 5000, 1 Million? 1 Million Mark pro Person wäre halt noch besser. Und zwar dann am besten auf alle weltweit. So kann man das weiterspinnen und irgendwann wird daran klar, wie unglaublich läppisch es ist, wenn Leute sich hinstellen und weil sie einen Antrag auf einer Bundesdelegiertenkonferenz eines relativ bedeutungslosen Jugendverbandes stellen, wo drin steht 1699 Mark für alle, die Vorstellung haben, sie würden was tun für die Menschen. Und man wäre jetzt ganz, das war dann der Vorwurf, man wäre ganz zynisch, wenn man das nicht mitmachen will. Man würde sozusagen sich daran beteiligen, den Menschen dieses Geld, was wir sonst erkämpfen würden, wegzunehmen. So. Das Läppische dieser Forderung ist eben, besteht darin, dass einerseits das ganze völliger Unmut ist, völlig im luftleeren Raum stattfindet und andererseits aber dann tatsächlich an der angeblichen Dummmachung beteiligt. Und zwar eben dadurch, dass so der Unterschied einer tatsächlichen Kritik menschenunwürdigen Lebens und Fordern einer Situation eines etwas besser gestellten Almosenempfängers als bisher verschwinden lässt. Indem man dann so tut, als wäre eigentlich 1699 Mark für alle, wurde dann auch sogar hochgehandelt auf 1999 Mark für alle, schon eigentlich so die halbe Wegstrecke zum Sozialismus. Das heißt, statt Wissen über die Verhältnisse, warum eine Ordnung, die auf Verwertung menschlicher Arbeitskraft beruht, den Arbeitszwang nicht abschaffen kann, also den Zwang, die Arbeitskraft zu verwerten gegen Geld, das Wissen auch, warum Kampagnen gegen Sozialschmarotzer hierzulande stets und Kampagnen für mehr Geld für alle, sofort eigentlich nie Erfolg haben. All dieses Wissen wird sozusagen beiseite geschoben für die Simulation einer Praxis, wie das so tun, als täte man etwas wirklich Handfestes, was dann de facto eigentlich nur eine ziemlich peinliche Größenfantasie ist, nämlich die Vorstellung, ich mache jetzt hier der Regierung ein Angebot, was sie einfach nicht abnehmen kann. Wenn sie es dann aber doch tut für die Regierung, dann, und das ist immer der Krux des Praxisfetischismus, dann sind eben nicht mehr die Verhältnisse schuld, die sind ja in voller Möglichkeit, sondern die Mörder und die Kaster in den eigenen Reihen, die all diese großartige Anstrengungen untertreiben und eben quasi in einer Form mit Otto Graf Lambsdorff und der FDP gegen diese wichtige Forderung streiten. Und das ist sozusagen eine der entscheidenden Folgen dieser Praxisrödelei, dass wenn es mal wieder nicht geklappt hat, dann lag das an irgendwelchen Leuten, die Anstrengungen hintertrieben haben. Es ist also sozusagen die Wettersuche, dem eigentlich schon immer immanent. Oder aber, und das ist die zweite Möglichkeit, die ständige protestantische Pseudosensitivität, die sagt, ich habe mich nicht genug angestrengt. Es wäre ja praktisch so allerlei möglich gewesen, wenn ich es nur besser vermittelt hätte, wenn wir stärker aufgetreten wären, wenn wir dies oder das richtig gemacht hätten. Ich glaube, in dieser protestantisch, weil das immer eben genau diese Richtung des Gewissenszwangs, habe ich alles gut gemacht? Nein, ich hätte noch besser anstellen können. Zu dieser protestantischen Pseudo-Selbstkritik gehört, denke ich, auch ein bisschen so dieser Rahmen dieser ganzen Diskussion um Subversion, Kommunikationsguerilla, Fakes und so. Dieses Zauberwort Kommunikationsguerilla, Subversion, das ist, glaube ich, seit den 90ern immer mal wieder alle zwei, drei Jahre aufgekommen als die neue Superstrategie für die Linke, wo jetzt alles besser wird. Da gab es ja dieses berühmte Handbuch der Kommunikationsguerilla mit, womit jetzt alles besser werden sollte. Und ich will wiederum auch vorhin beschreiben, dass es da wirklich sehr hübsche, lustige Dinge gibt und dass man auch ganz tolle Sachen machen kann mit Spaßparteien oder was der Mann Sonneborn erzählt hat vorhin. Das Elend fängt auch da wieder an, wo es sozusagen ideologisiert wird, zu der neuen Strategie, auf die Linke eigentlich gewartet hat, überformt. Das hat dann nämlich immer, und davon eben gerade die theoretischere Teile dieses Buches, das hat dann immer den Impuls von, es lag bisher an der Form, dass uns nicht zugehört wurde, nämlich diesen langweiligen Leitungsbuch, diesen Beharren darauf, und das ist ein Topos der Überwertung, das Beharren darauf, die eine Wahrheit zu haben, die man an die Leute bringt, also das altbackene Aufklärertum. Und was damit eben tatsächlich verhindert wird, ist dass man die tatsächlichen Inhalte, die, was weiß ich, K-Gruppen in ihrem tatsächlich ja ziemlich unerträglichen Stil verbraten haben, hinterfragt, sondern es ist dann tatsächlich eine Frage der neuen, der besseren Verpackung, beziehungsweise eines etwas merkwürdigen Hipness-Gestus, dem es sehr wichtig ist, sozusagen die ironische Distanz zu so etwas wie Wahrheit und Aufklärung und so zu haben, so dieses, naja, darüber sind wir ja so ein bisschen hinaus. Das ist zumindest das, was in vielen dieser Texte hier irgendwie anklingt, und wo auch tatsächlich wieder dieses Schreckbild dessen, ich lese das nun mal vor, das Schreckbild eben sind einerseits die altbackenen Haarguckler und andererseits sind es dann aber die Leute, die dem Prinzip der reinen Kritik verschreiben. Wenn man das tut, dann gibt es in der Tat nichts, was einen vom schlimmsten bürgerlichen Arschloch unterscheidet. Und das kommt häufiger vor, dass die reine Ideologie, das ist auf jeden Fall das, was gar nicht gut ist. Und stattdessen ist man dann ein bisschen kokett, ein bisschen jung, sexy, sagt auch mal, aha, wir tanzen mal lieber die Nacht durch, statt irgendwie diesen Text über Verfremdung zu Ende zu schreiben und haben damit gar kein Problem. Und so, also Und das ist sozusagen ein ziemlich starkes Identitätsangebot, was gerade mit dem, wir machen alles neu, besser und auf der Höhe der Zeit dafür sorgt, dass eigentlich in den Grundlegenden, in den Vorstellungen von Gesellschaft, von Ideologie, von so etwas, eigentlich alles von allen Seiten. Das wären zwei Beispiele für das, was ich meine. Und das ist nochmal so ein bisschen sozusagen auf der begrifflichen Ebene einzuholen dazu. Da wird es was geben, was einige von euch vielleicht schon kennen, denn so wie das Kapital vielleicht einfach ewige Wiederholung ist, die Verhältnisse einfach immer eine Reproduktion ist immer gleich. Und so gibt es auch immer gar nicht so viel Neues dazu zu sagen. Und das, was es gibt, steht im Prinzip schon bei Marx, Adorno und Bohr. Die Referenzquelle für jede Diskussion über Theorie und Praxis bleibt, ist und bleibt natürlich die unberüchtigte Marx'sche 11. Feuerbach-These, also die kurzen Thesen über Feuerbach, die heißt, die Philosophen haben die Welt neu interpretiert, es kommt darauf an, sie zu verändern. Dieses Zitat ist so totgenudelt, auch die wenigsten Sachen weggefremdet worden, dass es tatsächlich sehr schwer ist, über dessen Gehalt auch sinnvoll zu reden. Und in der Tat ist es kaum abzustreiten, dass diese Formulierung ein antikritisches Moment enthält, dieses Interpretieren gegen Verändern. Etwas, was es auch möglich gemacht hat, dass gerade die Realsozialisten dieses Zitat aus Manier geschrieben haben. Nicht quatschen, sondern handeln. Aber das Entscheidende, denke ich, an dieser Feuerbach-These ist, dass es seine theoriegeschichtliche Praxis erstmals als ein autonomes Moment in die Theorie hineinholt. Das heißt, Praxis selber nicht etwas aus Theorie Ableitbares ist, wie es Ideal eigentlich der ganzen bürgerlichen idealistischen Philosophie war, des Systemgedankens. Ich verstehe die Welt und hole mir daraus aus meiner Vernunft die Imperative. Sondern bei Marx wird sozusagen eine Spannung aufgebaut zwischen diesem Interpretieren und Verändern, wo das eine eben nicht mehr von dem anderen ableitbar ist, sondern im Sinne tatsächlich einer materialistischen Erkenntnistheorie zu leben. Praxis fungiert als das, was Adorno mal Kraftquelle der Theorie genannt hat. Kraftquelle der Theorie ist das ihr geheimes verschriebenes Zentrum in diesem Sinne, dass es eben nicht darum geht, interpretieren und daraus ableiten, was ich tue, sondern umgekehrt, dass aus dem, dass nur sozusagen praktisch sich gegen diese Welt stellt, wer sie verändern will, die Welt auch erst vernünftig begreifen kann. Also nicht irgendwie interpretieren, sondern vernünftig. Das ist ein Gedanke, den Wolfgang Kurt in einem sehr lesenswerten Text zum Verhältnis von Vernunft und Geschichte bei Marx ausgeführt hat. Kurt sagt also eben, dass erst die Antizipation des Kommunismus, das heißt die praktische Herstellung des Vereins freier Menschen, also diese praktische Herstellung zu antizipieren, mir ist erlaubt, aus dem Gegenwärtigen herauszutreten, dem allzu nahen und es sozusagen auch von einem Jenseits zu betrachten, es mir überhaupt erst zum Objekt zu machen, so dem ich mich als Subjekt verhalten kann, und eben die Gesellschaft unter die Bedingungen der Vernunft zu stellen. Das heißt, erst die praktisch verwirklichte Bedingung, die praktisch verwirklichte Vernunft wird sozusagen rückwirkend die Vernunft in der Geschichte selber enthüllt. Also, indem ich nämlich eben das Kapital als solches vernünftig begreifbare Vorbedingung der befreiten Gesellschaft setze. Was also meint, dieses ganze Gesellschaftsverhältnis kriegt überhaupt erst einen Sinn, seine inkredible Struktur, wenn ich davon ausgehe, es als Vorbedingung für den Kommunismus nutzen zu können. Was mit anderen Worten eben heißt, dass die Wahrheit der Gesellschaftstheorie damit aus einer zukünftigen Praxis kommt, aus der Zukunft, völlig ungedeckt ist, nicht positiv beweisbar, außer eben tatsächlich durch die praktische Herstellung dieser vernünftigen Verhältnisse. Was umgekehrt eben heißt, wenn es den Kommunismus nicht gibt, wenn die Gesellschaft stattdessen die Barbarei praktisch als Entelos hat, darin endet, dann verschwinden auch alle qualitativen Differenzen der Geschichte zwischen verschiedenen Gesellschaftsformationen und es erscheint als eben die endlose Naturgeschichte des Menschen, des endlosen Fressens und Befressenswerden, totschlagen und sich töten lassen. Dieses Moment in Praxis, also die Distanz hier stellt zum Gegenwärtigen, die Simulation auf eine Zukunft in Praxis. Dieses Moment von Praxis für Theorie ist bei Adorno eben kritisiert und der materialistische Impetus, gerade gegen den vorherrschenden linken Katholizismus, mit dem er ja auch gerade in den 60ern dann zu tun hatte, als seine Abo-Studenten ihm immer vorgeworfen haben, ja, schwätzt immer nur, tu doch mal was, geh doch mal bei der Demo voran, durchbrech doch mal die Bannmeile vom Parlament, das wäre ein wichtiges Symbol und so. Bei Adorno ist es aber eben gerade, dass diese Spannung zur Theorie in ihrer Praxis versetzt, die gerade vor Katholizismus, vor diesem Ungehöhle bewahrt. Gegen die Fetischisierung gerade dieser Einheit von Theorie und Praxis, wo also das Denken sich immer unter das Handfeste bequemen muss und andererseits das Handfeste immer im Griff nicht ins Offene geht, sondern immer schon abgeleitet ist aus dem, was ist. Also diese Einheit, diese urbürgerliche Vorstellung von Theorie und Praxis, von Wissenschaft, finde ich ideal, merkt Frau Adorno an, ja in der militärischen Analyse, das heißt auf den Feldanalyse, jemand, der dann wirklich die Situation einschätzen kann und seine Führung dargeschickt. Demgegenüber, darum geht es bei Adorno, gegen diese Emphase der Einheit, der Theorie, die sozusagen alles checkt und dann sagt, was zu tun ist. Gegen diese Einheitsphase, die Trennung ja wiederum auch voraussetzt von Kopf und Handarbeit von Theorie und Praxis, hält Adorno daran fest, dass natürlich erstens das eine, weder Theorie noch Praxis aufeinander reduzierbar sind, die Theorie nicht restlos ableiten kann, was zu tun ist, denn dafür bräuchte sie gar eine transparente, vernünftige Gesellschaft, dass die Praxis nur als eigenständige, sagen wir auch für den qualitativen Sprung stehen kann. Und andererseits, dass Theorie natürlich auch immer selber nicht bloß eine Dienstmarkt ist, des Nützlichen, des was zu tun ist, sondern selber eben Praxis im Sinne von Widerstand, von Aktion. Widerstand insofern, denken wird insofern praktisch, als die Fetischisierung der Praxis, die in der linken Geschichte zu beobachten. Diese Fetischisierung der Praxis als das, worauf es ankommt, zugleich ja immer eine Fetischisierung der Lebensmut ist. Der Lebensmut, die es erst notwendig macht, ständig umzuholen, ständig alles mit dem Fuß zu erhalten, gegen das Umdenken aufzugeben, was auch immer. Wahre Praxis, sagt deswegen ein Ordnungsgesetz, zielt ja auf die eigene Abschaffung. Möchte gerade eigentlich nicht immer mit einem Gesetz, wo man nicht immer zur Praxis ist. Und eben deswegen, weil der Gedanke, der sich nicht dabei drängen lässt, immer gleich zu sagen, was zu tun ist, was das Nützliche ist, der sich also dadurch nicht aufs Bestehende verpflichtet, eben deswegen ist der Gedanke, der sich sozusagen den Luxus leistet, unnütz zu sein, Stellvertreter des Besseren. Also im Vorschein einer Gesellschaft, wo man nicht immer gezwungen ist, alles Mögliche ja, gleich umsetzen zu müssen, was tun zu müssen, sondern man eben auch aus Freiheit Möglichkeiten umgenutzt lässt. Ist also Verallgemeinerung, und darauf zielt ja der Kommunismus, Verallgemeinerung des Kommunismus. Und eben deshalb ist auch Spannung der Theorie zur Praxis. Also das Nicht-Ineinander-Aufgehen, das Widerstreben gegen Praxis, gerade auch das Humane, das Hemmende gegen das, naja, Ärmel aufkrempeln und so weiter, was halt den ganzen, auch den kraftprotzigen, ja, Ärmel aufkrempeln sind und was einheitlich bietet. Das ästhetische Urbild dessen, darauf weist auch Adorno hin, ist eben Hamlet, der immer was tun will und sozusagen gleichzeitig immer zögert, ob das jetzt sinnvoll ist, was zu tun, und seinen Monolog behält und sich nicht entschließen kann. Sozusagen das Zwischenschalten, das Aktionshemmende, was hier eben gerade die Humanität des Hamlets ausmacht. Man könnte genauso sagen, dass Faust im britischen Drama dass die gleiche Figur ex negativo ist. Faust ist ja vorgestellt bei Goethe als der Tatmensch. Und ganz am Anfang übersetzt er das Johannesevangelium und endet mit, am Anfang stand das Wort, nein, am Anfang stand die Tat. Und dann geht er durch die Weltgeschichte und handelt und macht dies und macht das. Ihm gelingt nichts. Er scheitert bei allen Vorhaben, geht und stirbt und sein Geld irgendwie verfällt und Helena ist nur Schein und am Ende ringt er irgendwie, denkt er, er ringt irgendwie dem Meer das Land ab und wird dabei von Mephisto betrogen und dabei stirbt er und gerettet wird er gerade nicht, weil er so viel geleistet hat, sondern durch die unverdiente Gnade. In dem Satz eben, weil immer streben sich bemüht, den wollen wir erlösen. Und in diesem er bemühte sich, ist gerade drin, dass er seine Erlösung nicht verdient hat, sondern dass es Gnade ist. Aus dem Faustdrama stammt ja auch der Lieblingsspruch des Bürgers. Grau ist die Theorie und grün des Lebens goldener Baum, was Mephisto an Studenten mitgibt. Und ihr Satz ist insofern tatsächlich auch Schlüssel zu dieser ganzen, Schlüssel zum Drama, zum Tatmenschenhaus. Aber genau in dem Sinne, weil Mephisto ihm sagt, und weil Mephisto, der ewige Betrüger, hinterher über den Studenten spottet, der das für wahre Münze nimmt, sagt, verachtung nur genommen von Wissenschaftlern, hat der Teufel nicht schon am Statistik. Und was aber an den meisten Lesern vorbeigeht, weil die Ironie vom grünen Gold des Lebensbaums und so weiter an den Lesern vorbeigeht. Die Wahrheit dieser adornischen Gedanken zu Theorie und Praxis sind gut am Ressentiment zu spüren, was gerade auch worauf kritische Theorie immer wieder stößt. Das Ressentiment gegen unproduktive Theorie, gegen das Geschwätz, wodurch sich doch gar nichts tut in der Welt, gegen das Grand Hotel Abgrund, wie Lukács das genannt hat, also dass sie es gut gehen lassen über das schlimme Leben. Der Gedanke wird insofern verifiziert, als er einerseits verfehlt wird als überflüssiger Luxus, als selbstgenügsame Lust, wie es gerade das Schimpfwort Theorie-Wichser anzeigt. Und andererseits verfolgt als destruktiv, spalterisch, Also jetzt komm doch jetzt nicht immer damit, wir müssen doch auch was tun. Also tatsächlich genau als so hemmend erfahren wird, wie es auch sein soll. Diese beiden Momente, die da negativ gemeint sind, sind umgedreht. Als Luxus einerseits, als Negativität andererseits, aber gerade im Namen der Freiheit. Taktizismus gegenüber, das Gefangensein im Handeln müssen, im Rumrödeln, ja noch irgendwie überhöht, ideologisiert zu dieser Einheit von Theorie und Praxis, ist gerade das tatsächliche praktische Rollwerk gegen die Freiheit, gegen Depression und Erfahrung und passt daher genau auf Verhältnisse, die den Einzelnen zur Variable zum Gegenstand herabsetzen. Der Praktizismus scheitert also am eigenen Maßstab. Deshalb ist der Begriff der Pseudopraxis der Springpunkt der Kritik am Gerödel, was in keinem transparenten Zusammenhang zu vernünftigen Besseren mehr steht, sondern eben wirklich nur psychologisch als Größenfantasie, als Narzissmus, als Kompensation eigener Ohnmacht zu begreifen. Als Vorstellung, ich ändere gerade voll viel, was in der Welt. Hier hängt jetzt ganz, ganz, ganz viel ab. Es ist eben der Betrug am besseren Wissen, gerade auch über die eigene Ohnmacht, was den Menschen aus dieser Ohnmacht zu befreien möchte. Damit wären wir beim Heute. Gibt es sozusagen nach dem, was Adorno, was vorgeschrieben hat, überhaupt noch mehr zu sagen? Gibt insofern ja, weil es noch eine Differenz gibt zur Situation 67, 68, selbst auch zur Situation 80, 81, wenn die Wortstrahl. Und zwar die sehr entscheidende Differenz, was Praxis dann wirklich eigentlich damals und heute sagen, für eine Aura hatte. Wenn Adorno sich mit seinen Studenten über das Verhältnis von Theorie und Praxis gestritten hat, dann meinte Praxis, illusionär auch immer, wirklich die Frage des Ganzen. Es ging allen Beteiligten tatsächlich um die Emotion. Heute ist das Existenzgeldbeispiel, zeigt es an, und wir man immer wieder ganz viel sagen, das Verhältnis von Theorie und Praxis wirklich das von, ja, eigentlich von Nachdenken oder Nachdenken und noch ein bisschen was zum Besseren machen. Also gerade, ja, Reformismus kann man auch nicht sagen. Aber es geht per Definition wirklich dabei um was ganz anderes, um was viel Kleineres. Niemand hat ja mir den Glauben, eine Demo, eine Besetzung, ein Anschlag auf ein subversives Fake würde wirklich etwas ändern. Praxis weiß ich letztendlich von Anfang an als eine Pseudopraxis, in diesem Sinne einer von Revolution, als Seelenhygiene, die gepflegt wird, um nicht ganz zu zerfallen. Die deswegen sich auch immer mehr zusammenziehen muss, auf immer kleineres Ebene, die überhaupt noch Wirksamkeit und Handlungsfähigkeit zu simulieren. Und klein ist damit tatsächlich ganz wörtlich zu nehmen. Und wenn man sich die autonome Szene anguckt, ist das wirklich im Wesentlichen ein naja, da bleibt Praxis in der Familie, könnte man sagen. Es geht um die Sorge um die eigene Seele. Da gab es letztes Jahr in Hamburg einen Autonomiekongress in der Roten Burg, wo man sich die mit vier Themenschwerpunkten, nämlich da ging es um, was ist eigentlich Autonomie, was ist das Wählerautonom, dann ging es um Strukturen für die Verletzung von Organisierung, dann ging es um Alltagspraxis und Kommunikation, dann ging es um Aktionsformen, Widerstand und Medien. Das heißt, alle diese vier Sachen waren komplett selbstbezüglich, komplett darauf aus, wie organisieren wir unsere kleine Szene und komplett desinteressiert an der Welt, die darauf kommt, sie herum, wo es tatsächlich keine einzige Arbeitsgruppe, wie sieht es denn eigentlich gerade aus in der Gesellschaft da. Stattdessen durften wir dann die 5 bis 10 Minuten Impulsen, alles in Form von prägnanten Verraten einschlägigen Praxisbeispiel oder auch einzigsam Theaterstücken, die vorgestellt werden. Das ist die radikale Linie 2009. Sie sorgen sich um ihre eigene Szene, um das, was auf ihrem Teller ist, vegan oder nicht, oder was in ihrem Bett vorgeht. Also der Wandel von der Sexismuskritik zur Definitionsmachtpraxis, wo es dann zuerst um Täter ging, dann um Täterschützer und inzwischen schon um Täterschützerschützer. Es ist sozusagen auch notwendig, weil in diesem kleinen Rahmen kann man sich wenigstens noch vorstellen, man tut gerade was. Wenn es dann noch heißt, irgendjemanden auszuschließen auf der Szene oder so. Weil das hat noch Wirkung. Und ebenso, denke ich, hat dieses Subversionsthema auch das Moment, dieses seelenhygienische Moment, denn wer gut ist in Fake, in Sachen irgendwie gerade sozusagen im Kommunikationsbereich arbeitet, wenn er nicht mehr nächstes oder nicht mit dem Computer mitnehmen kann, der weiß zumindest, dass er einigermaßen up to date ist und sozusagen an dem, was heute von einem Subjekt gefordert ist, nicht unbedingt scheitert. Das hat natürlich Gründe, die nicht einfach daran liegen, dass die Leute so bekloppt sind, sondern tatsächlich daran, an der Angst, die umgeht, die ein Symptom eines allgemeinen Zustands ist, wo die Leute wirklich nicht mehr wissen können, was sie mit sich anfangen sollen, wo sie tatsächlich im wörtlichen übertragenen Sinne nichts zu sagen haben und wo ihnen eigentlich nichts anderes bleibt als die Angst vor dem, was irgendwann kommen könnte. Meine Mutter ist Realschulrektorin und die hat mir erzählt, dass ich in ihrer Abschlussklasse, glaube ich, 13 Schüler freiwillig die 10. Klasse nochmal wiederholt haben, obwohl sie ihren Realschulabschluss geschafft haben. Offiziell mit der Begründung, dass sie einen besseren Schnitt haben wollen. Real aber natürlich deswegen, weil sie einfach nicht wussten, was sie nach der Schule überhaupt machen sollen. Und die Vorstellung, dass Schüler wirklich freiwillig noch ein Jahr zur Schule gehen, weil alles andere irgendwie noch gruseliger ist, das finde ich ein sehr prägnantes Beispiel des allgemeinen Zustands und diesem Moment von diesem unglaublichen Wunsch nach Stillstand, nach es soll sich nichts ändern, weil jede Änderung eigentlich, das weiß man ja daraus, die Reform der bedürfte Form inzwischen funktioniert, weil jede Veränderung aus gutem Grund gefürchtet wird, als Drohung, als etwas, wonach es nur schlechter werden kann. Unter solchen Bedingungen wird eben Praxis, kann sich niemand mehr tatsächlich eine emphatische Praxis vorstellen, wird Praxis sein, zu sehen, gehen, wird aber auch, und das ist eben die Schwierigkeit, auch die Theorie unkräftig. Denn Praxis ja immerhin, wenn Praxis als Geheimatkraftquelle kann ja, ist ja notwendig, um die Gedanken zu flügeln, ist ein Bild des anderen, dessen was besser wäre, dessen aus der Ohnmacht rausbrechen kann. Das heißt, die Erfahrung, dass zum ersten Mal auf einer Demo ein Bullen treten zu können, oder was weiß ich, sind mit irgendwie Leuten in der SV gegen beschissene Lehrer zu werden, in diesem Moment, ich bin den Verhältnissen nicht ausgeliefert. Es folgt aber auch ein Zustand, wo ich über sie nachdenken kann und nicht sozusagen durch Angst gelebt bin. Wenn also diese Möglichkeit der gemeinsamen, die kleine auch immer effektiven Praxis wegfällt, wird Theorie auch so unendlich viel schwerer. Wobei, die Praxis hier ist noch, wenn ich so noch drauf komme, was ich gleichzeitig noch passiert ist, so wird es das nicht machen. Aber es ist eben auch notwendig zum Denken. Ermöglicht überhaupt dieses Denken. Theorie wird dadurch unkräftig und ich denke, wenn man sich mal anguckt, wo tatsächlich in den letzten 10 Jahren in der deutschen radikalen Linken, egal wo, und ich gehe jetzt mal, weil das für die Szene, der ich gerne mal zugeschrieben werde, der Antideutschen, es gibt ja, glaube ich, wirklich seit 10 Jahren dort keine einzige interessante Debatte mehr. Was, denke ich, auch genau damit zu tun hat, also eben aufeinander hauen und irgendwie selber nicht mehr weiter wissen und sich stattdessen schon einzuführen bei sich und einen kleinen Kameraden sagen, deutsche Linke einstellen, eine Gruppe, wo man uns sagt, ja, Amerika, die du voran. Also, wenn der Linke mal kommt, was ich wohl will. Das ist sozusagen, das nur so ein Ding. Das bleibt an meiner Sprache. Was heißt das dann jetzt? Das heißt, die Schwäche, die allgemeine Schwäche der Individuen, macht zwar irgendwie heißt, dass die faktische Verteidigung des bürgerlichen Individuums ziemlich albern, aber die Schwäche der Menschen hat paradoxerweise insofern etwas Hoffnungsvolles, als auch die Konterrevolution daran resoniert. Die wenigsten sind ja haben die Ausdauer, den langen Atem, um zum Herzmord zu trauen. Und auch wirklich sich da zusammenzubringen. Die ganzen Kampagnen mit den schlimmen Volksschädlingen drehen ja immer schneller durch. Und man weiß ja nicht gar nicht mehr, wer gerade der Schlimme zum Schlimmfinger ist. Irgendwann sind Unterschiede rechnen, die Kampagne, dann die Neonazis, dann die Sozialschmarotzer. Und irgendwie geht alles spurlos, wurde zu vor sich hin. Diese Schwäche könnte eben wirklich die Hoffnung sein, dass der Zerfall eben auch klassische deutsche Krisenlösungsmechanismen verhindert. Dass die Deutschen tatsächlich nicht noch einmal zu Weltmacht und weltkriegfähig sind, sondern höchstens zu einer Art miesepetrigen Altersheimfaschismus. Mehr daraus zu machen, die Energie aus dem Kernzerfall des Individuums zu nutzen, zu kanalisieren für das Bessere. Das wäre der letzte, die Aufgabe genau der wahren Praxis, die sich nicht ableiten ließe, sondern der Sprung in der Freiheit wäre. Die wahre Praxis, von der Benjamin gesagt hat, dass die Antike ihren Begriff noch hatte, nämlich im Bild des Scipio, des Eroberers von Karthago, der römische Feldherr, als er den afrikanischen Kontinent zentral stolperte und im Fall wie Teneo Tetra Afrikaner, also ich ergreife dich, afrikanische Erde, sein dieses Stolpern in seinen österreichischen Triumph anverwandelt hat. Auf diese Praxis würde es ankommen und sie kann aber eben von Theorie nicht empfohlen werden, sondern wird tatsächlich nur Stolpern. Warum? Hitterum, Pinceo, Germania.